الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Liebe Geschwister und liebe Schwestern speziell, wie versprochen machen wir heute inshallah, darf eine menstruierende Frau, eine Frau, die ihre Periode hat oder Wochenbett hat, die Moschee betreten. Und der Sheikh Mustafa Al-Adawi sagt in seinem Buch Jami Ahkam al-Nisa, er sagt, es gibt keinen Beweis, es gibt keinen authentischen, also sahih, Beweis, der dieses verhindert. Also der sagt, dass eine Frau nicht in die Moschee darf. Von dieser Hinsicht her sagt er, ist es erlaubt für die Frau mit Periode, sei es jetzt Wochenbett oder Periode, die Moschee zu betreten. Es gibt keine Hinderung. Und er sagt, er bringt doch einige Beweise, die dafür sprechen sogar. Und zwar erstens an die allgemeine Bedeutung vom Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, sagt, jedem, der das Gebet von meiner Umma trifft, also wenn die Zeit des Gebetes trifft, dann soll er das beten. Die zweite Beweis ist, dass die Frau As-Sauda, eine Frau, die hieß As-Sauda, die hat in der Moschee immer, also ist von Moschee zu Moschee gegangen, aber ist in der Moschee geblieben und hat dort auch übernachtet, hat dort ihre Zeit verbracht und sie hat natürlich auch ihre Periode gehabt in der Moschee und sie wurde nicht rausgeschmissen. Und diese Überlieferung ist in Sahih Bukhari. Der dritte Beweis sagt da, die Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wasallam zu Aisha, mach das, was die Leute, die Hajj machen, machen, außer den Tawaf. Und die Leute, die Hajj machen, gehen auch in die Moschee und gehen rein und betreten das Haus Allahs. Die vierte Aussage, was dafür spricht, sagt, innal mu'min la yunjas, also dass der Gläubige nicht unrein wird. Und ebenso bringt er noch andere Sachen, andere Beweise, die er hier aufzählt. Unter anderem auch den Hadith von Aisha, als sie in die Moschee kommen will und sie sagt, ich bin aber ha'id, ich habe meine Periode. Und sie sagt, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortet ihr, deine Periode hast du nicht in der Hand. Und der Hadith ist bei Muslim und er sagt, es bedeutet, sie kann ja nichts dafür und für das, was sie nicht kann, soll sie ja nicht darunter leiden können. Und das ist die Aussage vom Sheikh, Wallahu alam, es ist erlaubt, der Frau mit Periode, mit Menstruation und Wochenbett die Moschee zu betreten. Es gibt keinen Beweis dagegen. Wallahu alam, sallallahu alaihi wa sallam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.